Kapitel 1, Übung A5. Hören Sie den Text. Unser Wetterbericht. Wetterlage. Das Tief über Polen beeinflusst den Osten Deutschlands. Im Westen macht sich schon das Hoch über der Bretagne bemerkbar. Vorhersage für heute. Von Vorpommern bis zum Erzgebirge regnet es zum Teil kräftig. Gebietsweise lockern die Wolken auf und es gibt vereinzelte Schauer. Die Tageshöchstwerte liegen bei 20 Grad. Im Norden ist es wolkig und nur mäßig warm bei etwa 19 Grad mit zunehmenden Aufheiterungen am Nachmittag. Es weht ein frischer Nordwestwind, an den Küsten ist mit Sturmböen zu rechnen. Im Westen ist es anfangs noch wolkig, nachmittags jedoch zunehmend sonnig. Die Temperaturen steigen bis auf 22 Grad. Von Westen weht ein mäßiger Wind. Im Süden gibt es besonders am Alpenrand noch einige Schauer, sonst zwischen den Wolken einzelne Aufheiterungen. Die Höchsttemperaturen steigen bis auf 23 Grad. Vorhersage für morgen. In den Frühstunden gibt es einige Nebelfelder. Ansonsten erwarten wir vielerorts zunächst einen sonnigen Tagesbeginn. Im Tagesverlauf ist jedoch immer wieder mit dem Durchzug dichter Wolkenfelder zu rechnen. Niederschläge gibt es nicht. Die Temperaturen erreichen in der Früh 10 bis 15 Grad. Im Laufe des Tages steigen sie auf 22 bis 26 Grad an. Trend? Für den Donnerstag erwarten wir nach Auflösung örtlicher Frühnebelfelder überwiegend Sonnenschein. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen werden auf 22 bis 29 Grad ansteigen. Am Freitag scheint zunächst die Sonne. Im Tagesverlauf kommt es zur Ausbildung einiger Quellwolken. Vor allem im Osten sind vereinzelte Gewitter möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 24 Grad an der Elbe und 31 Grad am Rhein.